WDR 5. Neugier genügt. Chevy Apartments, das ist ein Projekt, wo es darum geht, 24 Sozialwohnungen im öffentlichen Raum zu bauen. Und die sind von Architekturkollektiven entworfen worden und werden temporär in der Stadt errichtet. Matthias Lilienthal, genialer Netzwerker, Menschenfänger und seit kurzem Intendant der Münchner Kammerspiele, startet im September dieses Jahres für 4 Wochen das Projekt Chevy Apartments. Zuweilen erinnern die nur wenige Quadratmeter großen Behausungen an die bunten Bretterbuden eines Abenteuerspielplatzes. Idee und Konzeption stammen vom Architekturkollektiv Raumlabor Berlin. Wir verkaufen da Übernachtungen im Doppelzimmer für 2 Personen 35 Euro die Nacht, inklusive Weißwurst, Frühstück in der Kantine. Das ist eine sehr charmante Art und Weise, diese Mietfrage in München zu thematisieren. 20 Euro pro Quadratmeter kostet eine Mietwohnung in der Münchner Innenstadt. In anderen deutschen Ballungszentren sieht es nur geringfügig besser aus. Chevy Apartments ist ein Experiment, das diese Misere thematisiert. Es geht um die Rückeroberung des öffentlichen Raums und um so existenzielle Fragen wie: Wem gehört die Stadt? Ein wenig Robin Hood, ein bisschen Stadtguerilla und ganz viel Engagement. Eine Performance, auf die man sich einlassen muss. Schwierige Frage, wem gehört die Stadt? Ja, gerade die Innenstadt, Stichwort Gentrifizierung, die Preise sind astronomisch. Man weiß ja am Anfang nicht so wirklich, was passiert. Im Endeffekt ist Chevy ein Protest gegen die hohen Mietpreise. Die Aktion hat was sehr Dezentrales und damit sehr Demokratisches. Es ist ein Aufbegehren und ein am Status quo rütteln. An über 20 verschiedenen Orten in München staunen die Passanten über die schäbigen Behausungen, die so gar nicht ins Bild einer Residenzstadt passen. Die werden in der Stadt verteilt, aber sie sind nicht im Prinzip mobil, sondern es gibt welche, die an der Maximilianstraße stehen, an der Reichenbacher Brücke, am Candidplatz, im Park zwischen Untergiesing und Obergiesing bis nach Sendlingen rein. Also es ist der Versuch, auch an besondere Orte der Stadt zu gehen. Die Chevy Apartments sind aus Dachlatten gezimmert, mit Spanplatten verkleidet, mit Laub eingedeckt oder mit bunten Stofflappen verziert und tragen oft klangvolle Namen. House of Simple Pleasures, Zur feinsten Seide, O Gold House oder Hommage à Trois. Die Besenkammer steht auf der Verkehrsinsel vor dem Isartor, 4 Meter hoch, auf den Trägern eines Baugerüsts. Ein Netz aus Ästen, Zweigen und Laub. Es duftet nach feuchtem Holz. Ein Schutzraum, umgeben von 2 vierspurigen, stark befahrenen Straßen. Es sieht ja aus wie ein Vogelnest. Und dann geht eine sehr steile Leiter hoch und die Klappe geht nach oben auf, wie so ein alter Speicher. Ein ganz kleines Apartment, maximal vielleicht 4,5 Quadratmeter. Es sind einfach nur 2 Matratzen drin, aber es ist wie ein Vogelnest. Das Dach ist eine transparente Folie, kann man den Himmel sehen. Also es ist ja, lieber auf den ersten Blick. Hier ist der Arzt Michael Flick mit seiner Tochter Katharina eingezogen. Wie alle anderen Bewohner der Chevy Apartments sind sie Teil einer Inszenierung. Wir haben uns einen schönen Film noch angeschaut, haben uns ein Notebook mitgenommen, Wild, also über die Wildnis. Haben wir ein Gläschen Wein getrunken. Also wir haben es uns gemütlich gemacht und da kriegt man den Lärm tatsächlich nicht mit. Beim Schlafen schon, ja. Das ist natürlich tierisch laut. Es ist aber urbanes Leben, ist leider Gottes auch mit Lautstärke verbunden. Wir haben uns mit den Nachbarn von den anderen Chevy Apartments angefreundet, sind da rübergegangen und haben Wein getrunken und die haben sich unser Haus angeschaut. Uns hat niemand irgendwie gefragt, aber andere wurden anscheinend gefragt, dass jetzt die Flüchtlinge schon ihre Häuser da in die Stadt bauen. Irgendwann gehört die Stadt nur wirklich den vermögenden Menschen und die anderen dürfen da nicht mehr rein. Wenn man das mal reflektiert, ist es schon was Tolles, wenn man dann ganz einfach mitten in dieser Nähe, Viktualienmarkt, Gärtnerplatz, sehr begehrte Wohnlagen und wir mittendrin. Das einzige nicht zu mietende Apartment heißt Paradies und ist mobil. Die Idee stammt von Cornelia Ackers, Dramaturgin beim Fernsehen des Bayerischen Rundfunks und verantwortlich für den Polizeiruf 110 mit Matthias Brandt. Der Bauch einer Schwangeren ist die All-Inclusive-Unterkunft par excellence. Es gibt zu essen, warm Wasser, einen Schlafplatz und Miete kostet es auch nicht. Eine bessere Wohnung gibt es nicht. Allerdings ist der Aufenthalt zeitlich begrenzt, in der Regel 9 Monate. Während der Projektwochen sieht man eine schwangere Frau durch München laufen, auf deren T-Shirt deutlich sichtbar Shabby Shabby Apartments steht. Es ist eine heftige Provokation. Die Frage ist, ob es mehr ist als eine Provokation. Es ist natürlich der Eingriff in eine Debatte, die hier in München schon länger läuft, weil die Wohnungsmisere in München sehr ausgeprägt ist. Gerhard Matzig, Architekturkritiker der Süddeutschen Zeitung, fordert schon seit langem von Politikern, Stadtplanern, Architekten und Bauträgern, ein Gespür für die Bedürfnisse der wohnenden Bevölkerung zu entwickeln, den genossenschaftlichen Wohnungsbau wieder in den Fokus politischer Entscheidungen zu rücken und über andere Formen des Eigentumsrechts an Grundstücken nachzudenken. Dass sich eine Institution wie die Kammerspiele und ein prominenter Kulturschaffender wie Matthias Lilienthal mit dieser Provokation zu Wort melden, beflügelt die Debatte. Und ich glaube, dass es nicht genug Provokation geben kann. Aber es ist natürlich keine pragmatische Lösung. Also es zeigt jetzt nicht den Wohnraum der Zukunft auf. Shabby Shabby ist für uns die Auseinandersetzung mit dem öffentlichen Raum, wie er derzeit genutzt wird und wie er auch in Zukunft genutzt werden soll, / genutzt werden könnte. Und da wirklich nach Lösungen zu suchen, was ist überhaupt möglich, wie kann man mit kleinem Wohnraum leben? Benjamin Nast vom Kölner Architektur- und Designkollektiv Labor Fu. Sie belegen mit ihrem Traumschiff Bella Fu zwei Parkbuchten auf dem Gärtnerplatz im hippen Glockenbachviertel. Ein Container bildet ein Grundgerüst für ein Schiff und aus einer Waschmaschinentür wird ein Bullauge. Und das Ganze ist erlebbar. Man kann wirklich auf diese beiden Container draufsteigen. Man kann in dem Schiff übernachten im Untergeschoss und im Obergeschoss hat man ein ganz klares Deck. Ein Schuttcontainer als Schiffsbug. Aus einer Europalette wird ein Bücherregal gezimmert. Aus zwei Öltonnen wird ein Schornstein montiert. Die Reling besteht aus den Stahlträgern eines Baugerüsts. Die Koje ist mit einem ausrangierten Läufer ausgelegt. Und es ist einfach etwas, was aus Schrott produziert wurde, was im Endeffekt keinen Wert mehr hatte. Und daraus wurde ein Wohnraum geschaffen. Und das war für viele auch interessant. Ein Ozeandampfer im asphaltgrauen Kreuzungsgewirr des Gärtnerplatzes. 4 Wochen lang ist Bella Fu ausgebucht. Man erlebt die Stadt ganz anders. Dieses Erlebnis spielt eine ganz große Rolle auch in unserer Arbeit. Man ist in keiner Wohnung, in einer klassischen Wohnung, sondern man wohnt direkt neben der Straße. Man kann die Autos neben sich herfahren hören, man ist halt im Stadtleben. Und man ist wirklich in der Stadt wach geworden, man ist auf dem Gärtnerplatz wach geworden, man ist an Deck gegangen und hat die Stadt aus einem anderen Winkel gesehen. Plötzlich ist man der Stadt wieder ganz nah ausgeliefert. Also man ist eben ohne diese schützenden Schichten von Dreifachverglasung, Isolierschichten, normal gebauten Wohnungen. Man ist ohne dieses Wohlstandsfett der gewohnten Wohnung plötzlich wieder der Stadt sehr ausgeliefert. Man ist sehr akustisch ausgeliefert, man ist in einem ungewohnten Raum, man hat plötzlich kein Licht, man hat nicht die gewohnten sanitären Möglichkeiten zur Verfügung, da tut sich im Gefühlshaushalt, da ist schon etwas ganz anders. Auch der Architekturkritiker Gerhard Matzig hat sich in eines der Shabby Shabby Apartments eingemietet. Fountain of Fortune ist sein Domizil für eine Nacht. Der mit Dachlatten und Holzstielen verkleidete Fortuna-Brunnen in der Nähe des Isartors ist eine recht geräumige und komfortabel ausgestattete Schlafstelle. Man hat so ein Obdach, ja, aus den Baumarktmöglichkeiten und stellt plötzlich fest, wie luxuriös allein das ist gegenüber der Wohnungsnot, die andere Menschen haben. 2 IKEA-Betten mit fester Matratze, ein warmes Plümo, ein Stuhl, ein kleiner Sisalteppich, ein 50er-Jahre-Nierentischchen. Ringsum lassen sich Vorhänge zuziehen. Obligatorisch für jedes Apartment ist ein Feuerlöscher. Für die Notdurft steht unweit der Behausungen ein Dixi-Klo bereit. Eine Heizung gibt es in keinem Shabby-Shabby-Apartment. Ich habe kein Auge zugetan, ich möchte nicht in Zukunft in einem Brunnen wohnen, aber dieses Ausgeliefertsein der Stadt war ein sehr interessantes Gefühl, was mich auch angeregt hat, dann darüber zu reflektieren. Ein bisschen was von einem Event hat das auch. Das gehört dazu, in dem Sinne, dass sowas auch Spaß machen darf, dass es eine Aktion ist, die auch Schmunzeln auslöst, die den Horizont einfach aufreißt und sagt, naja, wenn ich politische Diskussionen anstoßen will, dann muss ich mich einfach auch in die Schieflage bewegen, muss Leute herausfordern, über ihren Schatten zu springen, aus dem gewohnten Trotz herauszutreten. 300.000 Euro hat das Projekt Shabby Shabby Apartments gekostet. Um das zu stemmen, sind Sponsoren nötig. Das Kulturreferat der Stadt München ist ebenso engagiert wie die Friedrich-Ebert-Stiftung und die Hans-Sauer-Stiftung, die sich um alternative Wohnkonzepte kümmert. Thomas Krüger ist Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung. Politische Bildung ist eben kein Monolog, das ist kein gedrucktes Buch, sondern das sind immer dialogische Verfahren, partizipative Verfahren, die herausfordern, sich selbst zu verhalten. Das hängt aber eben von den einzelnen Leuten ab. Und dieses Projekt schafft es, diese Frage zuzuspitzen, indem sie mitten in der Stadt neue Wohnformen etabliert, die temporär natürlich relevant werden. Und ich glaube, das ist ein hochspannender Ansatz, um in einer Stadt, in der man sich scheinbar schon dran gewöhnt hat, dass alles viel zu teuer ist, nach eine neue politische Diskussion einzuleiten. Natürlich waren dann auch negative Reaktionen, nun waren es aber meistenteils nur irgendwelche tristen Sprüche wie, das soll Kunst sein oder wie, so das ist doch nicht euer Ernst, ihr bestellt euch hier einen Schrott auf den Gärtnerplatz und ihr nehmt uns unsere Parkplätze weg, aber das hat man glaube ich überall. Meine Übernachtung im Brunnen war so ein Mittelding aus macht Spaß, ist ungewohnt, ist ein Happening. Gleichzeitig war aber auch in dieser Nacht kamen nach wie vor Flüchtlinge an am Hauptbahnhof. Ich bin da auch hingegangen. Ich habe mich auch gefragt, ist das jetzt eine zynische Aktion? Ich bin hier irgendwie im Brunnen, der umgebaut ist zu Wohnraum auf Zeit und löst also so ein Brunnenwohnraum jetzt das Problem der Flüchtlinge oder auch der Obdachlosen in München oder auch der Menschen, die einfach wenig Geld haben für Wohnraum. Und das tut es natürlich nicht. Wir waren auch gestern an dem Punkt, wo wir uns das überlegt haben, eigentlich müsste es jetzt wirklich den Schlüssel einfach den Leuten geben und sagen, übernachtet da mal eine Nacht. Und es wäre wahrscheinlich auch richtig, aber dann fallen einem einfach wieder so viele Sachen ein, die dann irgendwie doof sind. Irgendwer muss die dann da wieder rausholen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die nach einem Tag das wieder aufgeben wollen. Was ist mit den Leuten, die es morgen gemietet haben? Die Grafikdesignerin Sophia Henrichs ist mit ihrem Bruder ins Parkingloft eingezogen. Mitten auf der Maximilianstraße, der teuersten Einkaufsstraße Deutschlands. Wir haben wirklich gedacht, ja krass, man hat da dieses warme Bett und dann denkt man sich, ja, das kann echt eigentlich, kann es nicht sein. Aber auf der anderen Seite ist genau das, warum wir es eigentlich gebucht haben. Und das war uns auch klar, dass da Leute auf der Maximilianstraße in irgendwelchen Eingängen sitzen oder wo auch immer. Und wir haben halt trotzdem gesagt, wir machen das. Ja, also ich glaube, das sind genau die Fragen, die auch aufkommen sollen. Es ist aber trotzdem kein Zynismus, sondern es ist schon ein Beitrag zum Urbanismus und zur Frage, kann man nicht über neue Formen von Wohnen nachdenken? Das scheint mir der entscheidende Hinweis zu sein. Diese Erdhütte ist halt natürlich sehr klein. Die hat dann was von einem Zelt. Also ich fand es eigentlich relativ komfortabel von der Größe her. Aber es ist komisch, auf diesem großen Platz in diesem kleinen Kästchen da eingeschlossen zu sein. In die Erdhütte auf dem Max-Joseph-Platz vor der Bayerischen Staatsoper ist der Informatiker Maximilian Steff mit seiner Freundin eingezogen. Es war für beide eine persönliche Herausforderung, auf dem riesigen, verwaisten Areal am Anfang der Maximilianstraße zu übernachten. Beide wohnen in unmittelbarer Nähe, den Platz aber haben sie selten betreten. Man geht über diesen Platz komischerweise nicht drüber. Es ist diese riesige freie Fläche, aber man geht nicht drüber. Man geht dran vorbei oder dran entlang. Die Geräusche, die Temperatur, die Gerüche, das, was man sieht, das gibt ein anderes Erleben, klar. Dann hat man ja auf der Rückseite so ein kleines Fenster, das dann so einen ganz eigenen Blick bis hinter zu den Türmen der Frauenkirche und damit ja so ein urmünchnerisches Bild abgibt, so einen kleinen Blick auf diese Welt daraus gibt, den man ansonsten natürlich gar nicht hat. Die Erdhütte, die aussieht wie ein mit Gras gedecktes Zwei-Mann-Zelt, schlägt den Bogen von heute zurück ins 19. Jahrhundert. Sie erinnert an die Unterkünfte der Wanderarbeiter, die im Auftrag König Maximilians München zur pompösen Residenzstadt ausgebaut haben. Die Hütten aus Holz, Torf und Stroh waren Schlafstätte für die Arbeiter und deren Familien. Im Sommer war es heiß, im Winter kalt. Feucht war es zu jeder Jahreszeit. Es hat niemand geklopft. Das Einzige, was passiert ist, ist, dass ein Bus voll chinesischer Touristen ausgestiegen ist und dran vorbeigelaufen ist, wie wir gerade rausgegangen sind. Die natürlich auch Fotos gemacht haben, aber das war eigentlich alles. Das Parkingloft war jetzt eben mitten an der Straße. Also ich wusste natürlich, dass die Trambahn direkt dran vorbeifährt, aber was viel mehr aufgefallen sind die Sightseeing-Busse und die ganzen Sportwagen, die es wahnsinnig viele gibt in der Maximilianstraße. Und man hat das Gefühl, dass alle auf dem Abschnitt nochmal richtig Gas geben, bevor dann die Straße vorbei ist. Und wenn man in so einem kleinen Haus wohnt, was auf dem Parkplatz steht, aber am Rand, dann denkt man sich irgendwann mal, wie hoch ist eigentlich die Wahrscheinlichkeit, dass einer die Kontrolle über seinen Sportwagen verliert und uns da reinrauscht. Das Parkingloft, das zwei Parkbuchten auf der Maximilianstraße belegt, ist die vielleicht größte Provokation des Projekts Shabby Shabby Apartments. Statt Lamborghinis, Ferraris oder Bentleys stehen für 4 Wochen 2 aus Baumarktholz gezimmerte 2-Personen-Apartments in den Parkbuchten, versperren die Sicht auf die Auslagen von Hermès und Cartier oder blockieren die Vorfahrt zum Hotel 4 Jahreszeiten. Man kriegt auch so ein komisches Gefühl über sich selber, weil wenn man zum Beispiel zur Toilette geht, da schauen die Leute schon ganz komisch, aber sie trauen sich nicht, was zu sagen. Wir waren in so Trainingshosen so rumgelaufen und dann kommt man sich total assi vor, um es jetzt mal so auszudrücken. Weil wenn man auf der Maximilianstraße irgendwie so aus seiner kleinen Welt rauskommt, in seinen Trainingsklamotten und in bequemen Schuhen und mit so einem kleinen Schlüssel irgendwie so zu einem Dixi-Klo läuft, dann ist das schon nochmal eine andere Erfahrung. Aber es ist auch spannend. Ich penne da und ich schlafe immer in Unterhose und T-Shirt und ich gehe dann auch vor dem Yves Saint Laurent Laden auf das Dixi-Klo und natürlich, dass plötzlich so normale Bewohner im Pyjama da morgens um 10:30 auf der Maximilianstraße auftauchen und dass das sich dann mit dieser Meile des Luxus konfrontiert, finde ich natürlich als Bild großartig. Wir sind gar nicht angesprochen worden, sondern es reicht einfach, dass mein Bruder und ich, wir uns gegenseitig angeschaut haben und gesagt haben, okay, so laufen wir hier normalerweise nicht rum. Ja, man ist halt einfach frisch aus dem Bett in diese Straßensituation reingesetzt und das ist spannend, das ist einfach spannend, weil man sich dann über sich selbst reflektiert, ob man da jetzt hinpasst oder nicht und dass es nur kleine Hebel sind, ob man jetzt Zuschauer ist und das von außen betrachtet oder ob man jetzt da drin übernachtet und dementsprechend ausschaut. Mitte Oktober dieses Jahres war das Experiment der Münchner Kammerspiele zu Ende. Die Shabby-Shabby-Apartments sind abgebaut und das Baumaterial ist entsorgt worden. Einige Objekte sind eingelagert, um vielleicht für ein weiteres Projekt Verwendung zu finden. Schrott zu Schrott, wieder Schrott auf den Schrottplatz, wo wir den Schrott auch her hatten, Container wieder zum Ausleiher und Gerüst zum Gerüstbauer. Und das Holz wird wieder auf die Holzbarrikaden gebracht. Wenn die sich dauerhaft in das Stadtbild einfügen würden, dann wäre das natürlich die ultimative Normalität. Und um an Wirkung zu gewinnen und Wirkung zu entfalten, müssen sie auch wieder verschwinden. Wenn es zeitlich unbegrenzt ist, dann ja, ist es Normalität und dann bringt es, glaube ich, niemandem was. Mitgenommen hat jeder von meinen Freunden eher nur das Erlebnis, also das Abenteuer, um mal was zu erzählen, was man erlebt hat, was außergewöhnlich ist. Wenn man aber den Spaß da abzieht, bleibt ein ganz ernsthaftes Anliegen. Und da finde ich die Aktion tatsächlich gelungen. Also als jemand, der über Städtebau nachdenkt, war mir das ein willkommenes Happening. Ja. Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.